Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Das dritte Klingelzeichen tönte diskret durch die Foyers und Bars des Teatro La Fenice und rief zum letzten Akt. Langsam drängte das Publikum zurück in den hell erleuchteten Theatersaal, der erfüllt war von gedämpftem Stimmengewirr. Dann verloschen die Lichter, bis es ganz dunkel war im Saal und sich jene erwartungsvolle Spannung ausbreitete, die ein Opernhaus stets erfüllt, kurz bevor der Dirigent auf sein Podium zurückkehrt. Die allgemeine Stille verkündete, dass man bereit war für den dritten Akt. Venezianisches Finale. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Erster Teil. Alle Beteiligten, dritter Akt auf die Bühne. Maestro Wellauer, bitte. Maestro Wellauer, bitte. Maestro Wellauer. Maestro Wellauer in den Graben. Die Vorstellung. Ach, jetzt hören Sie schon weiter auf. Ich muss raus. Ich brauche einen Spot. Beleuchtung, Achtung. Vorstellung nicht starten. Wir haben eine Ansage des Intendanten. Spot auf Mitte Vorhang. Bitte. Meine Damen und Herren. Bitte. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Maestro Wellauer die Vorstellung nicht zu Ende leiten kann. Maestro Longhi wird seinen Platz am Pult einnehmen. Ist ein Arzt im Saal? Ein Arzt? Ah ja, Dr. Ressa, vielen Dank. Könnten Sie bitte hinter die Bühne kommen? Wenn Sie so freundlich wären und dem Platzanweiser folgen würden. Danke. Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die kleine Verzögerung. Die Vorstellung geht gleich weiter. Achtung, es geht weiter. Alle auf Position. Es geht weiter. Ja? Dr. Ressa, schön, ja, dass Sie... Signor Amadeo Fasini, der Intendant der ehrwürdigen Oper Venedigs, La Fenice, lächelte gezwungen. Worum geht es? Maestro Wellauer ist... Also, wie... Ist er krank? Nein, nein, krank ist er nicht. Wozu brauchen Sie mich dann? Soll ich nach ihm schauen? Wo ist er? Hat man ihn weggebracht? Er ist in seiner Garderobe. Ja, sollten wir da nicht hingehen? Der kopflose Intendant schien äußerst dankbar zu sein für den pragmatischen Vorschlag der Ärztin. Umständlich stieß Fasini die Tür zu Wellauers Garderobe ein Stück weit auf und trat zur Seite, um die Ärztin an sich vorbei in das Zimmer zu lassen. Na, das hätten wir ja nun geschafft. Hier, da, schauen Sie nur. Wellauer lag in einem Sessel, der mitten im Zimmer stand. Seine Augen waren starr ins Leere gerichtet, die Lippen zu einer hässlichen Grimasse verzogen. Auf der gestärkten, blendend weißen Hemdbrust sah man Spritzer einer dunklen Flüssigkeit, Kaffee. Dottoressa Barbara Sorzi roch ihn. Aber darüber lag etwas anderes, der durchdringende Geruch nach bitteren Mandeln. Ich kann hier nichts mehr machen. Das ist eine Angelegenheit der Polizei. Ist sie schon benachrichtigt? Ja, ja. Tot, also. Signore. Signore. Ja? Verständigen Sie sofort die Polizei. Hier in Venedig war, kam die Polizei mit dem Boot. Das Blaulicht blitzte auf dem vorderen Kabinendach. In einem kleinen Seitenkanal hinter dem Theater legte es an und vier Männer sprangen heraus. Drei in blauer Uniform und einer in Zivil. Oben empfing sie der noch immer wie betäubt wirkende Intendant Fasini. Brunetti, Stadtpolizei Venedig. Er, hier entlang. Folgen Sie mir. Bitte. Kommissario Guido Brunetti war das Gesicht des Toten so vertraut wie den meisten Menschen der westlichen Welt. Auch wer diesen Mann nie selbst am Pult gesehen hatte, kannte sein gemeißeltes Gesicht mit dem germanischen Kinn und dem etwas zu langen, auch mit über 60 Jahren noch rabenschwarzen Haar. Bitte bleiben Sie draußen, Signore. Oh, Fasini, ich hatte mich nicht... Ich bin der... Intendant? Ich sage Ihnen dann Bescheid. Miotti, Sie kommen mit. In Ordnung, Kommissario. Brunetti hatte Wellauer vor Jahren zweimal dirigieren sehen und ihn dabei beobachtet. Wie von einem Dämon besessen oder einer Gottheit. Doch jetzt, im Tod, hatte alles Göttliche ihn verlassen und nur die boshafte Maske des Dämons war geblieben. Ein Kamm, ein Taschentuch, Schlüssel mit Plastikanhänger. Er soll erst fotografiert werden. Dann durchsuchen wir ihn nochmal genau. Und dann reden Sie mit dem Portier. Machen Sie eine Liste mit den Namen von den Leuten, die heute hinter der Bühne waren. Was ist denn das? La Traviata. Ja, das weiß ich. Heißt das, man hat die Vorstellung nicht abgebrochen? Selbst wenn die Welt in Trümmer fällt. Ein Zitat aus La Traviata? Turandot. Ah. Und Sie sind? Dottoressa Barbara Zorzi. Ich war im Theater, als ein Arzt gesucht wurde, also bin ich hinter die Bühne gegangen und habe ihn gefunden. Genau um 22.35 Uhr. Sein Körper war noch warm, so dass er nach meiner Schätzung noch keine halbe Stunde tot gewesen sein kann. Die Kaffeetasse auf dem Fußboden war kalt. Sie haben die Tasse berührt? Nur mit der Außenseite meiner Finger. Es riecht übrigens wie Zyankali. Er war tot oder zumindest bewusstlos, bevor die Tasse auf den Boden schlug. Kannten Sie ihn? Nicht besser als jeder andere, der Opern liebt. Oder Gentle liest. Wer ist das? Wenn Sie uns noch Ihre Adresse geben würden. Barbara Zorzi, ich bin die Einzige im Telefonbuch. Sie werden mich schon finden. Ich hoffe, diese Sache wird nicht allzu unschön. Brunetti wusste nicht, ob sie meinte für den Maestro, das Theater oder ihn selbst. Kommissario, bitte auf einen Moment. Draußen auf dem Gang stand neben Fasini eine hochgewachsene junge Frau, die Brunetti für die Tochter des Maestro hielt. Ihre Wangenknochen hatten, wie die des Maestro, etwas Slawisches und die Farbe ihrer Augen konnte man schon beinahe als eisblau bezeichnen. Was ist passiert? Es tut mir leid, Signorina. Was ist mit meinem Mann? Brunetti ließ sich seine Verwunderung nicht anmerken. Was ist mit meinem Mann? Signora, es tut mir leid, aber es wäre besser, Sie gingen nicht hinein. Er ist tot? Die Frau kippte zur Seite, als hätte man ihr einen Schlag versetzt. Sie stieß mit der Hüfte auf die Tasten eines auf dem Gang abgestellten Klaviers. Sagen Sie mir, was passiert ist. Ich glaube, es war Gift. Jemand hat ihn umgebracht. Hinter ihnen brach Beifall los. Ihr war nicht anzumerken, ob sie es hörte. Sie starrte ihn nur an und bewegte lautlos die Lippen. Kommissario, Dr. Rizzardi ist da. Er soll schon reingehen. Und Miotti, holen Sie bitte einen Cognac und ein Glas Wasser. Ja. Oh, Dio mio. Der Bürgermeister wird nicht begeistert sein. Ganz und gar nicht. Und für das Theater ist das eine Katastrophe. Wollen Sie, dass der Bürgermeister den Täter sucht? Signora Wellauer saß auf dem Klavierstuhl. Sie starrte auf den Fußboden und schüttelte immer wieder den Kopf. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen, Signora? Wie bitte? Wann Sie ihn gesehen haben? Wir sind zusammen hergekommen heute Abend. Dann bin ich nach dem... Was, Signora? Nach dem zweiten Akt bin ich zu ihm gegangen. Aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Ich kam zu spät. Er sagte nur... Nein, er hat gar nichts gesagt. Brunetti sah ein, dass es jetzt wenig Zweck haben würde, weiter in sie zu dringen. Er wies Miotti an, noch eine Weile bei ihr zu bleiben, bis es ihr besser ginge und ihre Freunde da seien. Dann suchte er den Polizeiarzt Dr. Rizzardi in Vellauers Garderobe auf. Wann ist die Autopsie, Tore? Morgen. Gegen 11. Am frühen Nachmittag bin ich wohl fertig. War es wirklich Gift? Morgen gegen 11 weiß ich es. Ich komme raus. Du musst doch nicht extra nach San Michele rauskommen. Ich war schon lange nicht mehr draußen. Ich würde bei der Gelegenheit gern das Grab meines Vaters besuchen. Wie du willst. Auf den Gängen hinter der Bühne herrschte Chaos. Mitglieder des Ensembles, zum Teil noch in ihren Kostümen, liefen ziellos durcheinander. So, Kommissario, ich habe die Liste der Leute, die heute Abend hier waren. Chor, Orchester, Bühnenpersonal, Statisten, Sänger. Über 100, Kommissario. Naja, Theater. Gehen Sie mal zum Portier und bringen Sie in Erfahrung, wie man sich ausweisen muss, um hereinzukommen. Ja, Kommissario. Und wie kommt man sonst noch hier herein? Mit wem ist Wellauer heute Abend gekommen und wann? Gibt es einen direkten Zugang vom Moment, Zuschauer? Moment. Ich notiere. Ja. Also gibt es einen direkten Zugang vom Zuschauerraum aus nach hier hinten? Und der Kaffee, ist er von unten aus der Bar oder wurde er von außerhalb gebracht? Und versuchen Sie herauszubekommen, ob er irgendwelche Nachrichten, Briefe oder Telefonate bekommen hat. Ist das alles, Kommissario? Rufen Sie in der Questura an. Die sollen bei der deutschen Polizei ein vollständiges Dossier über Wellauer anfordern. Ich dachte, Sie wollen vielleicht mit den Sängern sprechen, Kommissario. Da habe ich Sie gebeten, oben zu warten. Und den Regisseur auch. Es schien Ihnen nicht zu gefallen, aber ich habe erklärt, was passiert ist, und da waren Sie einverstanden. Gefallen hat es Ihnen trotzdem nicht. Wer war am ungeduldigsten? Signora Petrelli, die Sopranistin. Gut, dann heben wir uns Signora Petrelli bis zum Schluss auf. Sie gingen zuerst zu dem Bariton Francesco Dardi. Er war ein untersetzter Mann, recht kurz angebunden. Er schminkte sich gerade ab. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Kommissario? Sie wissen, was mit Maestro Wellauer passiert ist. Ja. Haben Sie heute mit dem Maestro gesprochen? Ja, ich habe ihn kurz gesehen. Als ich kam, sprach er gerade mit einem Beleuchter. Danach habe ich ihn nur noch am Pult gesehen. Und sonst nicht? Ach ja, er sprach in der Bar mit Franco Santore. Ich ging vorbei, als Und wer ist dieser Signor Santore? Der Regisseur, es ist seine Inszenierung. Sie haben sich gestritten, sonst noch Fragen? Nein, ich glaube, das ist alles. Wo können wir Sie erreichen, falls wir noch einmal mit Ihnen sprechen müssen? Im Gritti. Der Sänger warf Brunetti einen kurzen, erstaunten Blick zu, als hätte er gefragt, ob es wirklich noch andere Hotels in Venedig gäbe. Als nächstes gingen Brunetti und Miotti zur Ecke Veste, dem Tenor. In seiner Haltung kam zum Ausdruck, was man ihm auf der Schauspielschule wahrscheinlich als verärgerte Ungeduld beigebracht hatte. Ach, Signor Eckeveste, welch ungeheure Ehre für mich, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen. Hätte Brunetti die gleiche Schauspielklasse besucht, hätte seine Übung wahrscheinlich den Titel Ehrfurcht in Gegenwart eines überwältigenden Talents gehabt. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Musikwelt. Ja, Signor Eckeveste. Als Sie ins Theater kamen, haben Sie den Maestro da gesehen? Nein, ich habe niemanden gesehen. Niemanden? Wissen Sie, ich bin nicht durch den Bühneneingang gekommen. Ich bin durchs Orchester gegangen. Können Sie mir erklären, warum Sie das getan haben? Ich hatte Angst. Angst? Sie? Vor dem Maestro. Ich war schon bei 2 Proben zu spät gekommen und er reagierte ziemlich wütend darauf und schrie herum. Er konnte sehr unangenehm werden, wenn er ärgerlich war. Kann ich jetzt gehen? Ja, aber natürlich. Wenn Sie mir nur noch sagen würden, wo Sie wohnen. Im Gritti. Eckewestes Antwort war von dem gleichen, verwunderten Blick begleitet, den Brunetti von Dardi geerntet hatte. Langsam musste er sich fragen, ob es wirklich noch andere Hotels in der Stadt gab. Wer ist jetzt dran? Flavia Petrelli. Sie singt die Violetta. Wenn's recht ist, gehe ich inzwischen den Pförtner befragen. Ja, ist gut. Ja, Avanti. Permesso. Zwei Frauen erwarteten ihn in der Garderobe und es überraschte ihn, dass er nicht gleich wusste, welche von den beiden die Sopranistin war. Dabei war La Petrelli in Italien fast jedem bekannt. Signora Petrelli, ich freue mich, Sie kennenzulernen und bedauere nur, dass es unter so unglücklichen Umständen sein muss. Ich würde gerne mit Ihnen über den Tod von Maestro Vellauer sprechen. Und mit Ihnen auch. Gerne. Brett Lynch, meine Freundin und Sekretärin. Sie ist Amerikanerin? Ja. Sollen wir besser Englisch sprechen? Es wäre einfacher, wenn wir Italienisch sprechen würden. Es sei denn, Sie möchten Venezianisch reden. Aber vielleicht hat dann Flavia Schwierigkeiten, uns zu folgen. Gut, dann also Italienisch. Nehmen Sie Platz. Danke. Also, wann haben Sie den Maestro heute Abend gesehen oder gesprochen, Signora Petrelli? Nur auf einen Buonasera, als ich ins Theater kam. Und dann das übliche Toi Toi Toi, mehr nicht. Und sonst haben Sie nicht weiter mit ihm gesprochen? Bevor sie antwortete, blickte sie zu Brett Lynch hinüber und zögerte ein wenig. Nein, dann nicht mehr. Gar nicht? Nein, gar nicht. Und in den Pausen, wo waren Sie da? Hier, zusammen mit Signora Lynch. Und Sie, Miss Lynch, wo waren Sie während der Vorstellung? Während des ersten Aktes meist hier in der Garderobe. Ich bin nach unten gegangen, um Sempre Libera zu hören. Aber danach war ich wieder hier oben. Sie zog ein schmales Bändchen aus ihrer Rocktasche. Darauf waren chinesische Schriftzeichen zu erkennen. Ich habe gelesen. Und Sie haben im Verlauf des Abends mit Maestro Vellauer gesprochen? Wie Flavia schon sagte, haben wir beim Hereinkommen ein paar Worte mit ihm gewechselt. Aber danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und während beider Pausen war ich hier in der Garderobe. Mit Signora Petrelli? Diesmal war es die Amerikanerin, die ihrer Freundin einen vielsagenden Blick zuwarf, der auf ein inniges Verhältnis schließen ließ. Ja, mit Signora Petrelli, wie sie Ihnen schon sagte. Falls sich noch Fragen ergeben sollten, hätte ich gerne Ihre Adresse, Signora Petrelli. Canareggio, 6134. Ach, das ist eine reine Wohngegend. Haben Sie dort eine Wohnung? Nein, ich. Ich bin auch dort zu erreichen. Sie liegt in der Nähe der Basilika Santi Giovanni e Paolo. Ich danke Ihnen. Und bedauere sehr Ihre derzeitigen Unannehmlichkeiten. Angesichts eines so berühmten Opernstars konnte Brunetti der Versuchung nicht widerstehen, sich der blumigen Sprache der Oper zu bedienen, als ob er eine Rolle spielte. Auf dem Flur kam ihm Miotti entgegen. Haben Sie etwas herausgefunden? Ich weiß, wer mit ihm gesprochen hat. Santore, der Regisseur, und La Petrelli waren beide in seiner Garderobe. Santore war vor der Vorstellung bei ihm, sie nach dem ersten Akt. Was? Sie hat doch gerade das Gegenteil behauptet. Woher wissen Sie das, Miotti? Von einem Bühnenarbeiter. Er sagte, Santore sei offenbar wütend gewesen. Und die Petrelli? Gegen Ende der Pause sei sie herausgekommen und der Mann meinte, sie hätte ganz schön geschäumt. Am Ende der ersten Pause? Ja, das sagte er. Brunetti ging auf das Hotel Fenice zu, das selbst um diese Zeit, da die Stadt im Dunkel lag und schlief, noch erleuchtet war. Venedig, einst Hauptstadt der Ausschweifungen eines ganzen Kontinents, war zur verschlafenen Provinzstadt geworden. In diesen Stunden war die Stadt für Brunetti am schönsten, denn gerade dann konnte er, der durch und durch Venezianer war, etwas von ihrer früheren Pracht erahnen. Die Dunkelheit verbarg das Moos, das über die Stufen der Palazzi entlang des Canal Grande heraufkroch, machte die Risse in Kirchenmauern unsichtbar und deckte die Stellen zu, wo der Putz von den öffentlichen Gebäuden blätterte. Der Regisseur Franco Santore hatte sich geweigert zu warten. Wer mit ihm sprechen wolle, könne ihn im Hotel Fenice direkt gegenüber dem Theater finden, hatte er ausrichten lassen. Kommissario, ich habe auf Sie gewartet. Soll ich Ihnen was zu trinken besorgen? Santore hatte das Gesicht eines Boxers am Ende einer unglücklichen Karriere. Platte Nase, großporige Haut. Sein Mund war breit mit wulstigen, feuchten Lippen. Aber er sprach mit der Klarheit und Grazie eines Schauspielers. Cognac, war das recht? Danke. Sie lesen Aeschylus? Ich soll in 3 Wochen mit einer Inszenierung des Agamemnon in Rom anfangen. Auf Griechisch? Nein, in einer Übersetzung. Wie kommt es, dass ein Kommissario Griechisch liest? Das ist lange her. Leider kann ich nur noch die Schrift lesen. Signor Santore, ich suche nach Zeugen, die Wellauer zuletzt gesprochen haben. Haben Sie mit ihm geredet? Geredet weniger, eher gestritten. Sie sind sehr offen. Worum ging es bei dem Streit? Wir hatten eine mündliche Absprache über die Inszenierung getroffen. Ich habe meinen Teil erfüllt. Helmut weigerte sich, seinen zu erfüllen. Ah ja? Sie wollen wissen, worum es ging. Ich hatte eingewilligt, diese Inszenierung hier zu machen, wenn er einem Freund von mir, einem Sänger, eine kleinere Rolle bei den Händel-Festspielen in Halle besorgen würde. Und das hat er nicht getan? Nein. Warum? Wahrscheinlich, weil er immer glaubte, über der gewöhnlichen Moral zu stehen. Oder vielleicht dachte er, es sei ihm gelungen, seine eigene zu schaffen, eine bessere als unsere. Beinahe, als habe er allein das Recht zu definieren, was Moral sei. Also, im Gegensatz zu mir. Mir billigt er ein solches Recht nicht zu. Warum hätte er solche Unterschiede machen sollen? Ich bin schwul. Helmut warf mir vor, Begünstigungen für meinen Liebhaber zu wollen. Beim Thema Homosexualität sah er sich immer als einen Hüter der öffentlichen Moral. Und ist er das? Ist er was? Ist er Ihr Liebhaber, dieser Sänger? Ach, nein. Ist er nicht. Leider. Nicht homosexuell? Nein. Auch das nicht. Warum hat Wellauer sich dann geweigert? Wie viel wissen Sie über ihn, Kommissario? Wie er als Mensch war, darüber weiß ich gar nichts. Und genau das interessierte Brunetti langsam immer mehr, wie er merkte. Denn nur in seinem Leben musste die Antwort auf seinen Tod liegen. Das war immer so. Es sind in erster Linie Gerüchte. Was für Gerüchte? Über seine Nazi-Vergangenheit. Keiner weiß was Genaues. Und wenn, dann sagt es keiner. Hat jedenfalls für die Nazis dirigiert. Sogar für den Führer ist es. Und er behauptet, er habe es tun müssen, um einige Orchestermitglieder zu retten, die Juden waren. Ich habe keine Ahnung, was davon stimmt, ob er Parteimitglied war oder nicht. Oder wie weit er überhaupt verwickelt war. Und ich glaube, es ist mir auch egal. Und warum erwähnen Sie es dann? Ja, wahrscheinlich, weil ich glaube, dass es stimmt. Und wahrscheinlich, weil es mir doch nicht egal ist. Ja, es ist immer leicht gewesen, seine Vergangenheit zu vergessen und sein Genie zu sehen. Es gab keinen wie ihn und ich fürchte, es gibt derzeit auch keinen mehr. Gibt es noch irgendetwas, was Ihnen an dem Menschen nicht gefiel? Ich mag die Deutschen nicht sonderlich. Und da kam mir sehr deutsch vor. Es ist diese Art Überheblichkeit, die er ausstrahlte. Als sei er ein Licht in finsteren Zeiten. Ach was, er war ein alter Mann und jetzt ist er tot. Tut es Ihnen leid, dass er tot ist? Nein, dass dieser Mann tot ist, sicher nicht. Für seine Frau tut es mir leid, ja. Dass der Musiker tot ist, das tut mir leid. Er war alt und er stand am Ende seiner Laufbahn. Ich glaube, er wusste das. Wie meinen Sie das? Seine Art zu dirigieren. Sie hatte irgendwie nicht den alten Glanz, nicht das alte Feuer. Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Nein, man beschwert sich ja nicht über den lieben Gott. Ja, doch, Flavia gegenüber habe ich das mal erwähnt. La Petrelli, und was meinte sie dazu? Er habe sich verändert. Hier käme er vor wie ein jüngerer Dirigent. Einer mit wenig Erfahrung. Brunetti beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen. Der kürzeste Weg führte über die Rialto-Brücke. Er lief über den Campus San Fantin und in das Labyrinth der Gässchen. Er überquerte die Brücke und ging über den Markt. Mitten auf dem Platz schmiegte sich ein Liebespärchen aneinander, blind für die Schönheit ringsum, aber vielleicht von ihr inspiriert. Er schloss die Tür zu dem Palazzo auf, in dem er wohnte, und wappnete sich für die 94 Stufen in den vierten Stock. Jedes Mal schauderte ihn, wenn er sich daran erinnerte, dass die Wohnung illegal gebaut worden war und er an die Herkulesarbeit dachte, die nötigen Genehmigungen beschaffen zu müssen, wenn das herauskäme und dass die Schmiergelder ihn ruinieren würden. Bist du es, Guido? Ja. Möchtest du einen Tee? Eisenkraut? Gerne. Was ist denn? Im La Fenice. Jemand hat den Dirigenten vergiftet. Wellauer? Wie immer empfand er allein schon die Anwesenheit seiner Frau als wohltuend. Und es wirkte beruhigend auf ihn, wenn er zusehen konnte, mit welch sicherer Gewandtheit sie sich bewegte und arbeitete. Wie viele venezianische Frauen hatte Paola einen hellen Teint und das rotblonde Haar, das man so oft auf Porträts aus dem 17. Jahrhundert sieht. Schon irgendeinen Anhaltspunkt? Dazu ist es noch zu früh. Da ist einmal die junge Ehefrau, dann eine Sopranistin, die mich belogen hat. Und ein schwuler Regisseur, der sich mit ihm gestritten hat? Das hört sich ja an wie ein Fernsehkrimi. Du solltest die Geschichte verkaufen. Im Zentrum das tote Genie. Wie viel jünger ist sie denn, die Frau? Sie könnte seine Tochter sein. 30 Jahre, würde ich sagen. Okay, dann war es die Ehefrau. Oh je. Paola pickte sich gleich zu Beginn jeder seiner Ermittlungen einen Verdächtigen heraus. Meist irrte sie sich, denn sie entschied sich immer für die nächstliegende Person. Brunetti, der das nicht mochte, hatte sie zweimal entnervt gefragt, warum sie das tat. Und sie hatte erklärt, dass sie sich seit ihrer Dissertation über Henry James berechtigt fühlte, das Offensichtliche im wirklichen Leben zu suchen. Denn in seinen Büchern hatte sie es nie gefunden. Oder es wird sich herausstellen, dass jemand aus dem Chor es getan hat. Oder der Butler. Am Morgen nach dem Tod des Dirigenten kam Kommissario Guido Brunetti kurz vor neun in sein Büro und stellte fest, dass sich dort etwas Ungeheuerliches ereignet hatte. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, Polizeivizepräsident Giuseppe Patta, war bereits im Präsidium und verlangte schon seit einer halben Stunde nach ihm. Da sind Sie endlich. Ich dachte schon, ich müsste den ganzen Vormittag auf Sie warten. Selbst im Land der gut aussehenden Männer war Patta ein auffallend gut aussehender Mann. Ungeduldig hörte er sich den Bericht über den Fall an, bis er zu Signora Wellauer kam. Ist sie hübsch, wenn man große Blondinen mag? Sie nicht? Meine Frau erlaubt es mir nicht. Jetzt passen Sie auf, Brunetti. Ich möchte alles über diese Frau wissen. Wie lange sie verheiratet war, woher sie kommt, all diese Dinge. Warum machen Sie sich keine Notizen? Oh, ich vergesse nie etwas von dem, was Sie sagen, Signorin. Ich glaube übrigens nicht, dass sie ihn nicht gesehen hat, wie sie Ihnen sagte. Ich bin sicher, da steckt mehr dahinter. Wahrscheinlich hat es mit dem Altersunterschied zu tun. Wie man sagte, hatte Patta 2 Jahre Psychologie an der Universität von Palermo studiert, bevor er zur Jurisprudenz wechselte. Eindeutige Tatsache aber war, dass er nach seinem Abschluss als direkte Folge der sehr auffälligen Karriere seines Vaters in der Democrazia Italiana zum Vice-Commissario avanciert war. Und heute, nach mehr als 20 Jahren, war er Vice-Questore der venezianischen Polizei. Sie verstehen das vielleicht nicht, Kommissario, aber es handelt sich um einen der berühmtesten Künstler unserer Zeit. Ah ja? Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Verbrechen aufzuklären. Wir können es nicht dulden, dass es den Ruf, ja die Ehre unserer Stadt schädigt. Mamma mia. Und während Patta auf diesem Gleis fortfuhr, beschloss Brunetti, Paola einen Blumenstrauß mitzubringen, falls Pater jetzt noch die glorreiche musikalische Geschichte Venedigs erwähnte. Dies ist die Stadt Vivaldis. Iris, die mag Paola am liebsten. Mozart hat hier gewirkt. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Musikwelt. Für die blaue Murano-Vase. Ich möchte, dass Sie alles andere liegen lassen und sich ganz diesem Fall widmen. Ich habe zwei Leute zu Ihrer Hilfe eingeteilt. Bitte nicht Alviso und Rivera, dann bringe ich hier 2 Dutzend Iris mit. Alviso und Rivera, das sind gute, solide Leute. Was grob übersetzt bedeutete, dass sie zu Patas Getreuen gehörten. Und ich möchte Fortschritte sehen bei dieser Sache. Verstehen Sie? Ja, Signore. Gut, das ist dann alles. Ich habe noch viel zu tun und Sie wahrscheinlich auch. Ja, Signore. Während er aufstand und zur Tür ging, wartete er gespannt darauf, was Pater ihm wohl als Abschiedswort mit auf den Weg geben würde. Hat er seinen letzten Urlaub nicht in London verbracht? Und good hunting, Brunetti. Ja, London. Thank you, sir. Er ging zum Anleger San Zaccaria und bestieg ein Vaporetto der Linie 5, das ihn durch den Arsenale zur Insel San Michele brachte. Sein Bruder hatte das Grab ihres Vaters gut gepflegt. Dann suchte Brunetti Dottor Rizzardi auf. Also, es war Zyankali. Ansonsten war der Mann kerngesund. Er war 74 und hatte einen Körper wie ein 60er. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Es sieht aus, als ob er in den letzten Wochen behandelt worden wäre. Es gibt Injektionsspuren. Und da nichts auf Drogenmissbrauch hinweist, nehme ich an, es war ein Antibiotikum, vielleicht ein Vitamin. Irgendeine normale Sache. Er hätte sich leicht in die rechte Hüfte spritzen können. Er war Rechtshänder. Aber ein Rechtshänder kann sich keine Spritze in den rechten Arm oder in die linke Gesäßhälfte geben. Jedenfalls nicht an der Stelle, wo ich den Einstich gefunden habe. Abgesehen davon bin ich nicht mehr sicher, dass es sich um Einstiche handelt. In meinem Bericht würde ich sie einfach als subkutane Blutungen bezeichnen. Danke, Ettore. Brunetti beschloss, unangemeldet bei Flavia Petrelli vorbeizugehen. Die Tür wurde von Brett Lynch geöffnet. Demis. Brunetti war überrascht, als er in dem großen, hellen Raum stand, der sicher 10x15 Meter maß. Darf ich Ihnen zu Ihrer Wohnung gratulieren, Miss Lynch? Danke. Wunderschön. Ach, kommen Sie schon, Kommissario. Sie sind doch nicht hier, um über Innenarchitektur zu reden. Nein, aber Miss Lynchs Wohnung ist wirklich... Ja. Also, ich komme gerade von San Michele. Es war Zyankali. Es war im Café. Dann ist es wenigstens schnell gegangen. Sie konnten den Maestro nicht leiden? Nein. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Wir waren in vielen Dingen uneinig. Und Sie, Signora Petrelli, hatten Sie eine andere Einstellung dem Maestro gegenüber? Ja, schon. Helmut und ich haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Wir hatten beruflich großen Respekt voreinander. Wie waren Ihre persönlichen Gefühle ihm gegenüber, wenn ich fragen darf? Ach, ich mochte ihn nicht. Er war einfach antipatico. Beruhte das auf Gegenseitigkeit? Die Petrelli warf Brett Lynch einen Blick zu. Schließlich, als wäre sie unzufrieden mit der Rolle, die sie spielte, hob sie eine Hand, die Finger weit gespreizt, wie es Brunetti heute Morgen auf dem Zeitungsfoto gesehen hatte, das sie als Norma zeigte. Basta, genug damit. Früher oder später werden Sie sowieso alles erfahren, also erzähle ich es Ihnen besser. Er hat mir vorgeworfen, ich sei lesbisch und Brett sei meine Geliebte. Am Ende der ersten Woche habe ich etwas zu ihm gesagt, was dann zu einer Auseinandersetzung führte, an deren Ende er sagte, er wolle meinem Mann schreiben. Warum hätte er das tun sollen? Mein Mann ist Spanier, meine Scheidung wurde aber in Italien ausgesprochen und in Italien wurde mir auch das Sorgerecht für unsere Kinder zugesprochen. Wenn mein Mann hier so etwas gegen mich vorbringen würde, dann verliere ich das Sorgerecht. Die Kinder, wo sind sie? In der Schule, wo sie hingehören. Wir wohnen in Mailand und dort gehen sie zur Schule. Einige Zeit sagte keiner etwas. Brunetti betrachtete Brett Lynch mit Skepsis. Waren es ihre glänzenden Stiefel, das lässige Zurschaustellen ihres Reichtums? Er sah, dass ihr Haar im Nacken noch feucht war. Und auch Flavia Petrelli verströmte den Duft einer Frau, die gerade dem Bad entstiegen war. Und plötzlich war er mitten in einer erotischen Fantasie, in der die beiden Frauen eng umschlungen in der Dusche standen, nackt, die Brüste aneinander gepresst. Und er war erstaunt, wie stark das Bild ihn berührte. Meinen Sie, Flavia könnte es getan haben? Es ist viel zu früh, um über Verdächtige zu reden. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit. Aber es ist nicht zu früh, um über Motive zu reden. Nein, das nicht. Er musste wohl kaum darauf hinweisen, dass sie jetzt offenbar eines hatte. Das heißt wohl, dass ich auch eins habe. Eine seltsamere Liebeserklärung hatte Brunetti noch nie gehört. Miss Lynch begleitete ihn zur Tür. Miss Lynch, wie haben Sie es geschafft, diese Oberlichter zu bekommen? Meinen Sie die Fenster oder die Erlaubnis, sie einbauen zu lassen? Die Erlaubnis? Ich habe den Stadtplaner bestochen. Wie viel? 12 Millionen Lire. Das hieße, rechnete Brunetti schnell aus, ungefähr ein halbes Monatsgehalt pro Fenster. In Venedig unterliegt selbst Bestechung der Inflation. Eine halbe Stunde vor seiner Verabredung mit Signora Wellauer brach er auf und ging langsam zur Piazza San Marco. Unterwegs sah er sich die Schaufenster an und wie immer, wenn er durch die Innenstadt schlenderte, fand er es erschreckend, wie schnell das Bild sich veränderte. Hinter dem Campo San Moisè ging er über die Brücke und bog nach rechts ab, dann wieder rechts in eine schmale Gasse, die an einer großen Holztür endete. Permesso. Signora Wellauer hatte kein Make-up aufgelegt und sah sehr blass aus, was durch die dunklen Ringe unter ihren Augen noch unterstrichen wurde. Aber selbst unter der Müdigkeit konnte man die Schönheit durchscheinen sehen. Zwei von ihren Polizisten waren heute Vormittag hier. Sie haben einige Dinge mitgenommen. Das lässt sich nicht vermeiden, Signora, in so einem Fall. Wissen Sie, woran er gestorben ist? Ciancali. Der Pathologe meinte, man käme nicht so leicht heran an Ciancali. Was hatten Sie für einen Eindruck gestern von Ihrem Mann? Wie sonst auch. Ein bisschen angespannt, in sich gekehrt. Sie sagten, Sie seien gestern hinter die Bühne gegangen, um mit ihm zu sprechen. War das normal? Nein, er mochte das nicht. Aber gestern bat er mich, nach dem zweiten Akt zu ihm zu kommen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nur Hallo. Dann hörten wir die zweite Klingel, es war keine Zeit mehr zum Reden. Ich sagte, ich käme nach der Vorstellung wieder. Dann ging ich zu meinem Platz. Ich wartete, dass der Vorhang hochgeht. Ist Ihnen da zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass etwas nicht stimmen könnte? Ja. Wie lange waren Sie mit dem Maestro verheiratet? 2 Jahre. Wir haben uns in Berlin kennengelernt, wo ich damals arbeitete. Sie waren Ärztin, nicht wahr? Kommissario, ich bin Ärztin, immer noch. Und werde es weiter sein. Sie haben eine Tochter aus erster Ehe. Lebt sie bei Ihnen? Nein, sie ist bei ihren Großeltern in München. Wie alt ist sie? 13. Seine eigene Tochter Chiara war genauso alt. Und er wusste, wie herzlos es wäre, sie in einem fremden Land zur Schule zu schicken. Wenn Sie erlauben, Signora, könnten Sie mir sagen, ob Ihnen bekannt ist, welche Art finanzieller Vorsorge Ihr Mann getroffen hat? Sie meinen, wer erbt? Wir hatten keine förmliche Vereinbarung, nichts Schriftliches, wie man es heute hat. Meines Wissens erben 5 Personen. Seine Kinder aus den früheren Ehen, eines aus der ersten und 3 aus der zweiten. Und ich selbst. Haben Sie eine Ahnung, um welche Summen es geht? Ich glaube, es ist sehr viel. Seltsamerweise hatte er das Gefühl, als wisse sie es wirklich nicht. Und noch seltsamer, es klang, als interessiere es sie nicht. Signora, ich wüsste gern etwas über die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Mann. Der Altersunterschied zwischen Ihnen war beträchtlich. Ja, das war er. 37 Jahre. Gab es aufgrund des Altersunterschiedes Probleme in Ihrer Ehe? Wir sahen die Welt verschieden. Aber ich habe ihn geheiratet, weil ich ihn liebte. Nun noch eine Frage. Gibt es jemanden, mit dem er kürzlich Streit hatte? Jemanden, den er aus irgendwelchen Gründen fürchten musste? Heißt das, ob mir jemand einfällt, der ihn hätte umbringen wollen? Mhm. Seine Karriere war sehr lang und ich bin sicher, dass er in dieser Zeit viele Menschen gekränkt hat. Es gab bestimmt Leute, die ihn nicht mochten. Aber ich kann mir keinen vorstellen, der so etwas tun würde. Niemand, der Musik liebt, könnte so etwas tun. Inzwischen war die Dunkelheit heraufgezogen, jene unvermittelt einbrechende, frühe Winterdämmerung, die noch zu der Trostlosigkeit beitrug, die auf der Stadt lastete. Beim Gehen dachte Brunetti darüber nach, wie wenig er eigentlich über den Toten erfahren hatte. Brunetti kannte Fakten, aber er hatte keine Ahnung von der Wirklichkeit. Im Weitergehen machte er sich Gedanken darüber, wie er zu weiteren Informationen kommen könnte über den Menschen Wellauer. Ihm fiel der Klatsch ein. Paula? Was ist, Guido? Deine Eltern geben doch diese Party. Ja. Anlässlich dieser Ausstellung französischer Impressionisten im Dogenpalast. Ja. Es wäre übertrieben, sagen zu wollen, dass Brunetti Paolas Eltern den Conte und die Contessa Falliere nicht mochte. Aber ebenso wäre es übertrieben zu sagen, dass er sie mochte. Der Conte, der mütterlicherseits zwei Dogen zu seinen Vorfahren zählte, konnte seine Familie bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen und tat es auch. Er war im Finanzgeschäft tätig, so wie Thyssen im Stahlgeschäft. Die Contessa hingegen war in der Gesellschaft. Fragst du sie, ja? Guido, sonst muss ich dir drohen, damit du wenigstens zum Weihnachtsessen bei meinen Eltern mitgehst. Und jetzt willst du plötzlich zu einer Party. Also warum willst du dahin, Guido? Weil ich mit der Sorte von Leuten reden möchte, die zu sowas hingehen. Brunetti verdiente als Kommissario 3 Millionen Lire im Monat. Der Conte hatte ihm mehrmals Angebote gemacht, ins Bankgeschäft einzusteigen. Die Angebote hatten an einem Weihnachtsabend ihr plötzliches Ende gefunden, als Brunetti der Geduldsfaden riss und er erklärte, wenn sie auch mit denselben Leuten zu tun hätten, so bleibe ihm doch wenigstens der Trost, sie festnehmen zu können, während der Conte sie zum Essen einladen müsse. Ich möchte mehr über Wellau wissen, über sein Privatleben, und solche Leute wissen solche Sachen. Du musst einen Anzug anziehen. Ich ziehe immer einen Anzug an, wenn ich zu deinen Eltern gehe. Du siehst aber nie besonders glücklich aus, wenn du einen anhast. Als Brunetti am nächsten Morgen zur Questura kam, sagte ihm der Portier, Vice Questore Pater wolle ihn unverzüglich in seinem Büro sehen. Gesù Bambino. Avanti. Wissen Sie, Brunetti, ich habe mich mit dem Ermittlungsausschuss befasst und ich glaube, ich sollte Ihnen den Fall besser abnehmen. Ja. Ich habe Sie kommen lassen, weil ich einige Anrufe von der Presse und von Leuten in hohen Positionen hatte. Man ist sehr besorgt, dass Sie gar nichts unternommen haben. Haben Sie gehört? Man ist sehr besorgt. Das kann ich durchaus verstehen. Ich habe ein totes Genie und keinen Schuldigen. Ja, genau, keinen Schuldigen gefunden. Und ich möchte, dass sich das ändert. Ich will einen Schuldigen sehen. Jawohl, Vice Questore. Wäre das dann alles? Brunetti kam erst kurz vor 11 an der Kirche San Moisi an, wo die Totenmesse für Wellauer gehalten wurde. Das schwarze Boot mit dem blumengeschmückten Sarg hatte schon festgemacht. Als Signora Wellauer nach der Trauerfeier die Kirche verließ, ging ein Blitzlichtgewitter los und die Reporter umringten die Witwe. Brunetti drängte sich neben sie und nahm ihren Arm. Kommen Sie. Vielen Dank, Kommissario. Er führte sie zum Anleger, half ihr in das schwarze Boot mit dem blumengeschmückten Sarg und folgte ihr in die Kabine. Ich danke Ihnen. Das Boot fuhr in den Canal Grande und drehte nach links Richtung San Marco ab. Der Campanile glitt vorbei, das ornamentierte Geviert des Dogenpalastes und dann diese heiter sorglosen Kuppeln. Signora, ich würde gerne noch einmal mit Ihnen sprechen. Ist es nötig? Ja, ich glaube schon. Wie die meisten Palazzi am Canal Grande war der Palazzo Falier ursprünglich so angelegt, dass man ihn mit dem Boot anfahren konnte. Aber in diesen Zeiten des Niedergangs kamen die Gäste zu Fuß. Auch Brunetti und Paola gingen zu Fuß, vorbei an der Universität, dann über den Campus San Barnaba. Sie wurden von einem jungen Mann eingelassen. Wenigstens trägt er keine Kniehosen und Perücke. Sehr lieb, ja? Nach dem Begrüßungsgeplänkel nahm Conte Falier Brunetti zur Seite. Gehe ich recht in der Annahme, dass du sozusagen beruflich hier bist, Schwiegersohn? Sozusagen ja. Gut, dann war meine Zeit nicht verschwendet. Wie bitte? Ich nehme an, du würdest gern was über Wellauers Finanzen erfahren. Ich habe mich umgehört, er war nicht so reich, wie man allgemein angenommen hat. Alles in allem etwa 10 Millionen Dollar. Dazu noch 4 Millionen in der Schweiz. Die Einnahmen aus den Plattenverträgen belaufen sich auf 3 bis 4 Millionen im Jahr. Und das Testament? Es wird alles zu gleichen Teilen zwischen seinen Kindern und seiner Frau aufgeteilt. Allerdings wird gemunkelt, er habe ein paar Wochen vor seinem Tod versucht, sich mit seinen Anwälten in Verbindung zu setzen. Er hat sich von all diesen Leuten, die dir die Informationen gegeben haben, jemand über sein Privatleben geäußert? Ich, also, hör mal, wofür hältst du mich? Für einen Spitzel? Auf der Suche nach Paola lehnte er verschiedene Angebote ab, sich einen Drink holen zu lassen. Ich habe genau gefunden, was du sagst. Eine Möglichkeit zur Flucht. Nein. Also was denn? Die wandelnde Klatschkolumne. Wir waren zusammen auf der Uni. Ja, da drüben an der Tür zum Balkon? Ja, Demetriano Padovani, Kunstkritiker. Brunetti kannte den Namen wie die meisten Italiener. Nach dem üblichen Geplänkel ging Padovani direkt auf Brunetti und Paola los. Also, Paola, du willst doch was von mir. Erst ruft mich dein Vater persönlich an, um mich zu dieser Party einzuladen, und dann hängst du dich an mich wie eine Klette. Und da der göttliche Guido bei dir ist, kann ich nur annehmen, dass es mit dem Skandal zusammenhängt, der unsere liebliche Stadt erschüttert, der Musikwelt die Sprache verschlagen und gleichzeitig ein Ekelpaket vom Angesicht dieses Planeten getickt hat. Guido, besorge du uns eine Flasche Whisky. Und du, Paola, führ uns an einen Ort der Stille, wo wir uns damit vergnügen können. Wir könnten uns ins Nähzimmer zurückziehen. Brunetti besorgte eine Flasche Glenfiddich und dann führte Paola die beiden Männer wie Ariadne unfehlbar einen Flur entlang und durch die Bibliothek in ein kleineres Zimmer, wo zierliche, brokatbezogene Sessel im Halbkreis um einen riesigen Fernseher standen. Nähzimmer? Na, vor Dallas und Denver. Also, was willst du wissen, Guido? Wer würde ihm den Tod wünschen? Ich könnte mindestens 3 Amerikaner, 2 Deutsche und ein halbes Dutzend Italiener nennen. Das heißt wohl kaum, dass sie ihn auch umgebracht hätten. Er war ein Nazi. Seine zweite Frau hatte Selbstmord begangen. Die erste hat er nach 7 Jahren verlassen. Außerdem war er ein berüchtigter sexueller Erpresser. Jede Menge Sopranistinnen und Mezzosopranistinnen. Er konnte sich das erlauben. Die meisten Leute können sowieso nicht unterscheiden, ob die singen können oder nicht. Solche Karrieren hat er gefördert. Andere hat er ruiniert. Welche? Schwule und Lesben generell. Er hielt sich für den obersten Sittenwächter. Und was Frauen anging, für unwiderstehlich. Wen hat er in Italien zugrunde gerichtet? Ein schwuler Verdi-Bariton singt jetzt im Chor in Bari. Ein Kapellmeister ist Musiklehrer in Palermo. Von dem dritten Fall habe ich nur von ferne Leuten hören. Clemenza Santina. Sie ist über 70 Jahre alt. Vor dem Krieg war sie eine berühmte Sopranistin. Zwischen ihr und Wellauer ist irgendetwas gewesen, oder zwischen ihm und einer ihrer Schwestern, ich weiß es nicht genau. Sie hat, glaube ich, versucht, ihn umzubringen. Jedenfalls ist jemand ums Leben gekommen oder umgebracht worden. Sie lebt übrigens in Venedig. Paola führte Brunetti durch das Labyrinth des Palazzo zurück zu Licht und Musik. Brunetti war angewidert und gelangweilt beim Anblick dieser gut gekleideten, gut genährten und gut informierten Leute. An der Bar stand die Ärztin, die Wellauers Tod festgestellt hatte. Dottoressa Zorzi. Ein Lichtblick. Guten Abend, Kommissario. Dottoressa, schön, Sie zu sehen. Na, war meine Diagnose richtig? Brunetti fühlte sich sofort hingezogen zu dieser selbstbewussten und intelligenten Frau, mit der er so unverkrampft plaudern konnte. Und er war erstaunt, dass sein Schwiegervater, der Conte, auch solche Leute kannte. Waren Sie schon öfters hier? Ja, einige Male. Er lädt mich immer ein und wenn ich Zeit habe, komme ich auch. Warum? Er ist mein Patient. Ach, Sie sind die Ärztin von meinem Schwiegervater. Ist er krank? Der Conte ist nicht viel anders als meine anderen Patienten. Er ist alt und einsam, genau wie die anderen. Und er möchte mit jemandem reden. Einsam? Ein Mann, der mit einem Telefonat das Schweizer Bankgeheimnis lüften konnte. Manchmal spricht er auch von Ihnen. Er hat Ihre Fotos in seiner Brieftasche. Warum erzählen Sie mir das, Dottoressa? Wie ich schon sagte, er ist ein einsamer alter Mann. Am nächsten Morgen fand Brunetti Paola bei der Lektüre der Unità in der Küche vor. Er küsste sie auf den Nacken. Irgendwas Neues? Wie man es nimmt. Wir haben seit gestern Nachmittag keine Regierung mehr. Bahnstreik nächste Woche. Was sonst? Die Opernkritik. Eine Katastrophe. Padovani hat mir gestern Abend erzählt, das Orchester hätte schon seit Wochen über den Maestro geschimpft. Während der ganzen Probenzeit. Aber keiner hätte auf sie gehört. Im Casentino ist er allerdings geschont worden. Brunetti machte mit dem Kritiker des Gazzettino sofort einen Termin im Konservatorium aus. Salvatore Rezzonico. Angesichts des Todes des Maestro hatte die Redaktion auf eine eingehende Kritik der Dirigentenleistung verzichtet. Professore Rezzonico, wie war seine Leistung wirklich an dem Abend? Es war schrecklich. Die zentrale Kontrolle war nicht da. Manchmal wurde das Orchester so laut, dass ich die Sänger nicht hören konnte. Dann spielt es zu schnell und die Sänger hatten Mühe mitzukommen. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, Professore? Ja, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber meinem Eindruck nach hat er es gewusst. Das mit dem Orchester, was da vor sich ging? Ja. Sie haben die letzte Vorstellung in Ihrem Artikel über Wellauer nicht erwähnt. Nein, man verurteilt einen Künstler nicht einer schlechten Vorstellung wegen Kommissario, besonders dann nicht, wenn seine gesamte Laufbahn sonst so glanzvoll war. Ja, ich weiß, für eine schlechte Vorstellung nicht und nicht für eine schlechte Tat. Nachdem er seinen Espresso im Café Paulin getrunken hatte, war Brunetti unruhig und nicht im Mindesten hungrig auf das Mittagessen, dem alle um ihn herum so eilig zuzustreben schienen. Er rief sein Büro an und erfuhr, dass Padovani angerufen hatte und einen Namen und eine Adresse für ihn durchgegeben. Nichts weiter. Clemenza Santina, Corte Mosca, Giudecca. Es war die Adresse und der Name einer Frau, die Wellauer ins Unglück gerissen hatte.